Gäste verabschieden. A8b. Hören Sie. Wofür danken die Gäste? Wie verabschiedet der Kellner die Erwachsenen wie die Kinder? Waren Sie zufrieden? Ja, es war ein sehr gelungener Abend. Alles war bestens und das Essen war wunderbar. Das freut uns. Kann ich noch etwas für Sie tun? Nein, danke. Die Kinder sind müde. Wir müssen wirklich nach Hause. Hat es euch auch gefallen? Ja, und danke für die tolle Torte. Darf ich Sie zur Garderobe begleiten? Gern. Dankeschön. Hier sind Ihre Mäntel und Ihre Schirme. Moment, ich hole den Kinderwagen. Nochmals herzlichen Dank für alles. Gern geschehen. Das ist schön, dass es Ihnen so gut gefallen hat. Kommen Sie gut nach Hause. Danke, auf Wiedersehen. Macht es gut und tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.